Kundgabe 5713. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.7.1953. Weiterleiten des göttlichen Wortes. Segen. Mein Wort zu verbreiten ist Aufgabe aller derer, denen ich mein Wort zuleite. Wer von mir Gnadengaben empfängt, der soll sie auch weitergeben. Denn die Liebe zum Nächsten gebietet solches, dass jedem zugeteilt wird, was er benötigt, um selig zu werden, dass jeder gibt, was er selbst besitzet und was ihn beglückt. Zudem ist das Wissen für die Menschen notwendig, dass ich selbst mich offenbare, dass ich in der großen geistigen Not den Menschen auf Erden offensichtlich beistehe. Denn die geistige Not besteht eben in der Unkenntnis über den Erdenlebenszweck und die Aufgabe des Menschen. Wenn die Menschen nun vor einem Wendepunkt stehen, wenn ihnen größte Gefahr droht und sie selbst nicht um diese wissen, so wäre ich kein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, wollte ich sie nicht durch Warnungen und Mahnungen auf diese Gefahr aufmerksam machen und ihnen nicht Gelegenheit geben, sie von sich abzuwenden, ihr zu entfliehen. Eben weil die Menschen blind sind im Geist, soll ihnen ein Licht gegeben werden, und Licht kann nur anzünden, der selbst Licht besitzet. Darum, was ihr empfanget von mir durch meine Liebe und Gnade, das vermittelt auch denen, die in der Finsternis dahingehen. Mein Heilsplan von Ewigkeit bleibt bestehen, und nichts kann meinen Willen wandeln, und was seit Ewigkeit beschlossen ist, wird unwiderruflich auch ausgeführt werden. Doch in welchem Zustande die Menschheit das Geplante erlebt, das ist ausschlaggebend. Und diesen Zustand will ich noch heben und bessern, soweit es der Wille des Menschen selbst zulässt. Gebet allen Menschen Kunde von dem Bevorstehenden. Machet sie aufmerksam, dass ihr Leben in Gefahr ist, dass sie aber mit dem leiblichen Tode auch das Leben der Seele verlieren können, dass sie der Seele ein furchtbares Los bereiten, wenn sie sich nicht wandeln, wenn sie mich nicht erkennen und anerkennen und also auch leben nach meinem Willen. Stellet ihnen die Bedeutsamkeit ihres Lebenswandels vor, dass sie Geistiges erlangen, wenn sie Geistiges anstreben, dass aber unfehlbar die harte Materie ihr Los wird, wenn sie sich nicht von der Materie lösen, wenn sie nur rein weltlich leben und ihres Gottes nicht gedenken. Traget euer Wissen weiter und glaubet, dass ich euch dafür segne, dass ihr die Not irrender Seelen dadurch verringern könnet und dass ihr also Mithelfer seid an der Erlösung derer, die noch in harter Fessel schmachten, die in Blindheit des Geistes dem folgen, der wider mich ist. Sie daraus zu befreien, ist eine segensvolle Arbeit, die ihr für mich ausführt, denn ich liebe alle meine Geschöpfe und will sie für mich gewinnen. Ich will, dass alle selig werden. Amen.